SWR 2 Radioakademie. Künstliches Leben. Eine Sendung von der Detlef Klaas. Phil schlüpfte aus dem allerersten Ei, das sich in den Albia-Brutkasten legte. Mit ihr und dem zweitgeschlüpften Merlin begründete ich meine erste Nornzucht. Phil starb im hohen Alter von 10 Stunden und 8 Minuten an einer Erkältung, während ich Merlin im greisen Alter von 18 Stunden und 29 Minuten exportierte, weil ich es nicht übers Herz brachte, ihn sterben zu lassen. Bei der Nachkommenschaft konnte ich bis in die 16. Generation weiterführen, bis höhere Gewalt meine Züchterlaufbahn vorerst beendete. Als es Frankenstein klar wurde, dass er die Möglichkeit hatte, Leben zu erschaffen, wurde er praktisch ein Sklave dieser Möglichkeit. Er musste es einfach tun. Insofern fühle ich mich ähnlich wie Frankenstein. Weil ich, Christopher Langton, begriffen habe, dass es diese Möglichkeit gibt, Leben auf künstliche Weise zu erzeugen, fühle ich mich in mancher Weise dazu getrieben. Die Biologie fängt mit 2 Zellen an. Punkt, aus, Ende. Aber im Wesentlichen aus diesen 2 Zellen wird ein komplexes Individuum heraus realisiert, und zwar aus sich selber heraus. Und dieses aus sich selber heraus erzeugen ist ein großes Geheimnis der biologischen Systeme, und es fehlt praktisch die Kenntnis darüber, wie man daraus Konstruktionsprinzipien ableiten kann. Das ist das, was ich wissen will. Geht das oder geht das nicht? Ich werde nicht das tun, was Frankenstein tat, und in der letzten Minute feig werden, sondern ich versuche, alle Folgen meines Handelns zu begreifen. Und ich verstehe, dass ich für sie verantwortlich sein muss. Ich will die Konsequenzen berechnen, bevor ich das Leben erst einmal erzeuge. Christopher Langton will künstliches Leben schaffen. Er ist einer der Pioniere der Artificial Life Forschung, der Forschung vom künstlichen Leben. Mein Name ist Thomas Kristaller. Ich bin Institutsleiter beim GMD-Forschungszentrum für Informationstechnik in St. Augustin und leite da das Institut für autonome, intelligente Systeme. Und auf einmal, wenn ich sage Artificial Life und mache eine Simulation von Lebensprozessen, kommen einige verrückte Leute auf die Idee zu sagen, das ist Leben. Und das ist völlig abwegig. Also die Leute, die Artificial Life als Simulation machen, machen hochanständige Arbeit. Aber in dem Moment, wo jemand herkommt und sagt, diese Simulation von ausgewählten Phänomenen, von Lebensprozessen, ist Leben, der spinnt. Das ist das Erstaunliche am wirklichen Leben. Ein Lebewesen erhält sich am Leben, indem es Nahrung zu sich nimmt. Es kann sich dann sogar fortpflanzen und weitere Lebewesen erzeugen. Biologisches Leben ist ein endloser Kreislauf seit Milliarden von Jahren. Aber lässt sich ein biologisches System auch zusammenbauen und erwacht es dann zum Leben? Auftrag an Computer? Baue Roboter, die sich bewegen können. Zur Verfügung stehen einfache, unbewegliche Bausteine. Der Computer rechnet und rechnet, simuliert Bewegungen. Erste Entwürfe entstehen, werden wieder verworfen. Mit jeder Generation von Neuentwürfen lernt der Computer dazu. Der Computer sortiert überflüssige oder hinderliche Eigenschaften seiner virtuellen Prototypen aus. Ganz so wie in der Natur. Eine Evolution im Computer. Generationen von Maschinen werden so auf dem Bildschirm entworfen. 50 Generationen, 100, 200. Schon sind die Roboter zu ersten unbeholfenen Bewegungen in der Lage. Das Ergebnis unserer Arbeit war, dass wir lernten, eine Blaupause zu entwickeln, also eine Art Bauanleitung. Und wir haben dies zusammen mit meinen Studenten mit Hilfe von Lego-Bausteinen gemacht. Und dann kam einer zur Tür rein und meinte, als nächstes müssten wir unseren Bausatz dazu bringen, sich zu bewegen. Aber das Ganze dürfte nicht zu teuer werden. Wir haben uns deshalb eine Maschine besorgt, die in der Lage ist, die Formen von Mobiltelefonen und Rechenmaschinen zu produzieren, die also Prototypen von Verbrauchsgegenständen herstellen kann. Aber aus einem Material, das so fest ist, dass wir damit Roboter bauen können.